Heute mit Pastor Joseph Prince. The Apostle Paul says, der Apostel Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist die, bestimmte Artikel, die Kraft Gottes zur Soteria, zur Rettung. Soteria kommt von dem Wort sozo, das von Jesus für Heilung benutzt wird. Wenn er sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dann steht dort, dein Glaube hat dich gesozot. Und das Nomen dazu ist Soteria. Was ist also die Kraft Gottes zu ihrem Wohlergehen, ihrer Gesundheit, ihrer Rettung, ihrer Erlösung? Das Evangelium von Christus. Und was ist das Evangelium? Eine gute Nachricht. Amen. 3. Johannes 1. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, das ein Segen für Sie sein wird. Viele von Ihnen kennen den Vers schon, 3. Johannes 2. Aber wir wollen das Ganze im Kontext lesen, denn ich möchte heute diese Stelle sehr genau erläutern. Der Älteste an den geliebten Gaius, den ich in Wahrheit liebe. Vers 2. Mein lieber Agapetos, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht. Just as your soul prospers. Wir sehen hier, dass Gott will, dass es uns gut geht. Aber sehen Sie dieses Sicherheitsventil und Kriterium, so wie es deiner Seele wohlgeht? So wie ist im Griechischen nur ein Wort, katos. Und katos bedeutet wörtlich im Maß von oder im Verhältnis dazu, wie es deiner Seele gut geht. Mit anderen Worten, unser äußerliches Wohlergehen, unser geschäftlicher und beruflicher Erfolg, unser Erfolg im Dienst, ob man nun Evangelist ist oder Hausfrau, unser Wohlergehen in allen Dingen und unsere körperliche Gesundheit stehen in Zusammenhang mit dem Wohlergehen unserer Seele, katos zum Wohlergehen unserer Seele, in dem Maß, in dem es unserer Seele gut geht, im Verhältnis dazu, wie es unserer Seele gut geht. Das sind übrigens die Erklärungen von Thayer, in dem Maß oder im Verhältnis zu. Es heißt wörtlich, so sehr, wie es deiner Seele gut geht, so sehr. Wir sollten uns also dafür interessieren, dass es unserer Seele gut geht. Amen. Wenn jemand krank ist, möchte er oft vor allem körperliche Gesundheit erlangen. Und das kann ich verstehen. Wer kein Geld oder sogar Schulden hat, will einen übernatürlichen finanziellen Durchbruch erleben. Und auch das kann ich verstehen. Aber man erlebt selten, dass jemand fragt, was fehlt mir für meine Seele? Was ist die Seele? Die Seele ist der Sitz unseres Denkens, unserer Gefühle und unseres Willens. Es ist der mittlere Teil unseres Seins. Wir bestehen aus drei Teilen. Gott ist ein dreieiniger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und Gott hat uns nach seinem Bild geschaffen. Wir bestehen also aus drei Teilen. Wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir leben in einem Haus, das wir Körper nennen. Das sind unsere drei Teile. Lesen wir weiter. Denn ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten. Johannes sagt hier, dass er sich freut, und zwar sehr. Ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten, wie du in der Wahrheit wandelst. Wann geht es unserer Seele also gut? Wir hören so oft, selbst in den Wort des Glaubenskreisen, aus denen ich komme, dass Gott will, dass es uns gut geht, wie es auch unserer Seele gut geht. Aber wann geht es der Seele gut? Sie sagen einem, wenn man nach dem Wort lebt. Aber wenn wir den nächsten Vers lesen, heißt es dort, wie du in der Wahrheit wandelst. Ich freute mich sehr, als Brüder kamen und von deiner Wahrhaftigkeit Zeugnis ablegten. Woran sieht man diese Wahrhaftigkeit? Wie du in der Wahrheit wandelst. In der Wahrheit zu wandeln sorgt also dafür, dass es einer Seele gut geht. Sehen Sie das Wort bei, so wie es deiner Seele wohlgeht? Das Wort für Wohlgehen steht hier im Griechischen im Präsens, im Passiv und im Indikativ. Präsens bedeutet, dass es gerade geschieht. Es ist also immer noch so. Und passiv bedeutet, dass es nicht etwas ist, das die Seele aktiv tut. Vielmehr wird es mit der Seele gemacht. Die Seele kann nicht anders, als dass es ihr gut geht. Präsens und Passiv, das ist die Zeitform im Griechischen. Das heißt also, dass man etwas tut, was dazu führt, dass es der Seele gut geht. Sollten wir also nicht herausfinden, was das ist? Der nächste Vers sagt uns, dass es das Wandeln in der Wahrheit ist. Manche Christen sehen nun diesen Vers und sagen, man dürfe also nicht lügen. Aber darum geht es hier nicht. Was bedeutet es, in der Wahrheit zu wandeln? Die Leute vom Wort des Glaubens würden sagen, wir sollen nach Gottes Wort leben, wir sollen lernen, nach Gottes Wort zu leben. Aber das ist viel zu allgemein. Was ist Gottes Wort? Wenn man den Leuten sagt, sie sollen 2. Mose 20 aufschlagen, auch das ist Gottes Wort. Aber was steht da? Die 10 Gebote. Oder sie schlagen das 3. Buch Mose auf und denken, dass das dafür sorgt, dass es der Seele gut geht. Aber dort stehen noch mehr Gesetze. Die Sache ist also die, es genügt nicht zu sagen, man muss in Gottes Wort leben, man muss lernen, in Gottes Wort zu leben, man muss sein Denken durch Gottes Wort verändern lassen. Welcher Teil von Gottes Wort? Was ist das Wort? Amen. Ich weiß, dass einige von Ihnen die Wahrheit schon kennen, aber es ist wichtig, dass wir uns den Kontext wirklich genau anschauen. Weiter, Vers 4. Ich habe keine größere Freude, als zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Auch hier wird das Gleiche betont. Ich sage also, wenn man in der Wahrheit wandelt, geht es der Seele gut. Hier steht nicht, die Wahrheit kennen. Das ist nur ein Teil davon. Die Wahrheit zu kennen wird uns frei machen. Aber wenn wir in der Wahrheit wandeln, geht es unserer Seele gut. Was ist also diese Wahrheit? John, the same John. Johannes, der gleiche Johannes, berichtet in seinem Evangelium vom Leben Jesu. Und er sagt in Johannes 8, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Sehen Sie, Pastor Prince, wer in meinem Wort bleibt. Ja, mein Wort. Sein Wort ist das Wort der Gnade, denken Sie immer daran. Übrigens, wenn Jesus Dinge sagt wie, wer meine Gebote kennt und sie hält, der liebt mich. Oder an anderer Stelle, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Dann verstehen einige das gern so, dass er die 10 Gebote meint. Nein, meine Gebote sind, glaubt an mich und liebt einander. Das sind meine Gebote, sagt Jesus. Versuchen Sie nicht, etwas hineinzulesen, das Jesus nie gemeint hat. Und vergessen Sie eines nicht, falls Sie der Meinung sind, dass die Wahrheit das Gesetz ist. Glauben Sie mir, Freunde, es gibt heute immer noch Menschen, die das predigen. Aber vergessen wir nicht, dass Jesus hier mit Juden sprach. Die Juden kennen die 10 Gebote. Juden kennen nicht nur 10, sondern 613 Gebote. Die Juden wissen es also besser als sie. Die Juden kennen die Gebote besser als Sie und ich. Verstehen Sie? Sie wissen sogar, was man an den Fastentagen machen muss. Die Juden wissen alles. Wenn Jesus mit Juden redet und sagt, ihr werdet, also in der Zukunftsform, ihr werdet die Wahrheit erkennen, dann wäre es völlig unnötig, das zu sagen, wenn er hier mit der Wahrheit das Gesetz meinen würde. Wenn ihr in meinem Wort und meiner Lehre bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen, sagt er. Und was geschieht dann? Die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, heutzutage gebrauchen viele Leute diesen Satz, die Wahrheit wird euch frei machen. Und was meinen sie damit? Bekenne deine Sünden, die Wahrheit wird dich frei machen. Oder komm, sag die Wahrheit wird dich frei machen, nicht wahr? Oder sie versuchen, dieses oder jenes Unternehmen bloßzustellen. Die Wahrheit wird Menschen frei machen. Dieser Satz wird so oft missbraucht. Dabei sehen wir im Zusammenhang, dass die Wahrheit, die uns frei macht, erkannt werden muss. Und es müssen Menschen sein, die an Jesus glauben. Denn Jesus sagte das zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, also in seiner Lehre. Wer von Ihnen möchte, dass es seiner Seele gut geht? Vergessen Sie nicht, wenn es Ihrer Seele gut geht, dann beeinflusst das auch Ihre Gefühle. Denn Ihre Gefühle gehören zu Ihrer Seele. Wenn Sie immer niedergeschlagen und traurig sind oder ständig etwas zu kritisieren haben, oder wenn Sie oft tratschen oder sich beschweren, dann sieht das für mich nicht nach einer Seele aus, der es gut geht. Aber wenn Sie voller Freude sind, voller Frieden und Gelassenheit, wenn Sie liebevolle Gefühle haben, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es Ihrer Seele gut geht. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen gesund werden, sobald es ihrer Seele gut geht. Amen. Erinnern Sie sich an das Gespräch zwischen Jesus und Pontius Pilatus? Pilatus fragte, bist du der König der Juden? Und Jesus sagte, du sagst es, ich bin. Wir haben den Vers hier. Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Diese Frage will ich heute beantworten. Was ist Wahrheit? Schauen wir uns das Wort Wahrheit im Griechischen an. Das ist das griechische Wort für Wahrheit. Aletheia. Aletheia, okay? Aletheia, das griechische Wort für Wahrheit. Sagen Sie, Wahrheit. Aletheia. Und was heißt Wahrheit auf Hebräisch im Alten Testament? Aber zuerst zeige ich Ihnen das hier. Kennen Sie Aleph Tav? Das sind Aleph und Tav. Ich werde jetzt nicht genauer darauf eingehen, denn das hatten wir schon. Der erste und der letzte Buchstabe des hebräischen Alphabets, Aleph und Taf. Die Signatur von Jesus, stimmt's? Schauen wir uns nun diesen Buchstaben an, Mem. Das ist das Mem. Mem. Das Bild für Mem ist Wasser. Das steht entweder für den Heiligen Geist oder das Wort. Wenn man das Mem nimmt und es zwischen Aleph und Taf setzt, was bekommen wir dann? Emeth. Emeth heißt Wahrheit. Der erste Buchstabe des Alphabets, der letzte Buchstabe des Alphabets und in der Mitte das Mem. Wenn man alle zusammennimmt, Anfang, Mitte, Schluss, ergibt das Emeth, Wahrheit. Der Heilige Geist zwischen Aleph und Taf zeigt uns also die Wahrheit über Jesus. Vom Anfang bis zum Ende. Es geht immer um Jesus. Im Galaterbrief lesen wir, dass Personen gekommen waren, die als falsche Brüder bezeichnet werden. Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten? Was war also das Problem bei den Galatern? Diese Leute hatten sich eingeschlichen, um das Gesetz in die Gnade hineinzutragen. Sie sagten, ja, in Ordnung, Gnade ist schön, Jesus ist gut. Aber ihr müsst das Gesetz halten, ihr müsst beschnitten werden. Ihr müsst das Gesetz von Mose halten. Diese Denkweise versuchten sie in die Gemeinde der Galater hineinzubringen, um sie zu unterjochen. Sehen Sie das? Zu unterjochen. Und wie reagiert Paulus darauf? Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach. Nicht einmal für eine Stunde. Wir gaben ihnen nicht einmal eine Stunde lang nach. Im Evangelium gibt es also Punkte, bei denen wir auf keinen Fall Kompromisse machen dürfen. Wir gaben ihnen auch nicht eine Stunde nach, um zum Gesetz zurückzukehren. Damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Was bedeutet also in der Wahrheit leben? Das Evangelium, im Evangelium zu leben. Glauben Sie jeden Tag daran, dass Ihre Sünden vergeben sind? Wenn das nicht der Fall ist und dann jemand kommt oder Sie ein Buch aufschlagen und darin steht, dass nicht alle Ihre Sünden vergeben sind, dann hören Sie auf, in der Wahrheit zu wandeln. Sie bekommen Angst, machen sich Sorgen, fühlen sich verdammt. So fängt es immer an. Alles in Ihrer Seele, das schlimm ist, kommt daher, dass Sie das Falsche glauben. Und alles in Ihrer Seele, durch das Sie sich wohlfühlen und das Ihrer Seele gut tut, kommt vom richtigen Glauben. Freunde, die Wahrheit des Evangeliums ist alles, was Jesus am Kreuz und mit seiner Auferstehung vollbracht hat. Ihre Sünden sind vergeben. Glauben Sie das? Wollen Sie das glauben? Wollen Sie es damit versuchen? Zweitens, Sie sind nicht verdammt. Glauben Sie das? In meinem Buch Zur Herrschaft bestimmt gibt es ein Kapitel, das heißt, Verdammnis tötet. Das ist eine ernste Sache. Wir dürfen Menschen keinen Raum geben, die Verdammnis predigen. Nicht einmal für eine Stunde. Amen. Hören Sie, Freunde? Are you listening, Church? Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und in Johannes 1 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wer ist das? Das Wort wurde Fleisch und wohnte. Das Wort bei Wohnen ist das Wort für Tabernakel. Unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Wunderschön. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als Jesus erschien, erschienen Gnade und Wahrheit. Schauen Sie her, gehen wir zu Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Vielen von Ihnen ist vielleicht nicht bewusst, dass man die Worte Gnade und Wahrheit sehr, sehr oft in den Psalmen, im ersten Buch Mose oder in den Sprüchen findet. Wenn dort Gnade und Barmherzigkeit steht, steht da eigentlich Gnade und Wahrheit. David hatte eine Offenbarung über Gnade und Wahrheit. Er sagte, O Herr, du bist voller Barmherzigkeit, reich an Chesed und Emeth. Plenteous in Chesed. Gnade und Wahrheit. An einer anderen Stelle sagt er, deine Gnade und Wahrheit sollen mich behüten. Hören Sie, Freunde. Und schließlich sind Gnade und Wahrheit erschienen. Halleluja! Ein letzter Vers, dann wollen wir schließen. Sprüche 3. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Das schreibt der reichste Mann, der je gelebt hat. Sein Name ist Salomo. Er ist bis zum heutigen Tag der reichste Mensch, der je gelebt hat. Er baute für Gott das teuerste Gebäude aller Zeiten. Und er sagte durch den Heiligen Geist, Gnade und Wahrheit, Chesed und Emev werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Das wollen wir alle, nicht wahr? Gunst und Wohlgefallen in den Augen Gottes und der Menschen. Jesus wuchs an Weisheit und Gestalt und fand Gunst bei Gott und den Menschen. In der Bibel steht, dass David Gunst bei Gott und den Menschen fand. Esther fand Gunst bei Gott und den Menschen. Ruth fand Gunst bei Gott und den Menschen. Und hier verrät uns Salomo das Geheimnis. Das Geheimnis ist, dass wir Gnade und Wahrheit, also das Evangelium, niemals, nie, nie, nie verlassen dürfen. Dass wir es uns umbinden. Dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir immer wieder Predigten hören, in denen es verkündigt wird. Amen. Praise God. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen. Und das Wort bei Wohlgefallen ist das Wort Zakal. Das ist sehr interessant. Es ist das gleiche Wort, das in Josua 1, Vers 8 beim Nachdenken verwendet wird. Dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Bei Weise steht hier das Wort Zakal. Und das gleiche Wort steht hier bei Wohlgefallen. Weisheit und Besonnenheit führen zu Erfolg und Wohlgefallen. Wenn sie an Gnade und Wahrheit festhalten, werden sie weise. Wenn sie an Gnade und Wahrheit festhalten, werden sie Erfolg haben. Wenn sie an Gnade und Wahrheit festhalten, wird es ihrer Seele gut gehen. Seien sie gnädig. Aber Pastor Prinz, ich möchte ihm nicht vergeben. Warum? Er verdient es nicht. Freund, Gnade ist für Menschen da, die es nicht verdient haben. Wir alle haben Gnade empfangen, denn Gnade steht allen zu, die es nicht verdienen. Das bedeutet, dass genau solche Menschen ein Anrecht darauf haben, sie zu bekommen. Amen. Man vergibt nicht, weil es jemand verdient hat. Und ich sage vergeben. Ich sage nicht, dass Sie ihn zu Ihrem besten Freund machen müssen. Ich sage nicht, dass Sie sie heiraten müssen. Ich sage nicht, dass Sie zu ihm zurückgehen müssen. Ich sage nicht, dass Sie geschäftlich mit ihr zusammenarbeiten müssen. Vergeben heißt vergeben. Um es kurz zu machen, wenn Sie die restlichen Verse lesen, mir bleibt nicht genug Zeit dafür, werden Sie feststellen, dass Gaius, der in der Wahrheit wandelte, ab Vers 5 von Johannes dafür gelobt wird, dass er gut zu den Reisepredigern war, die Johannes geschickt hatte. Er sagt, du hast treu an ihnen gehandelt, du hast sie beschenkt. Wenn wir in der Wahrheit wandeln, ist eine Folge davon Liebe. Wissen Sie was? Wir lesen den Text noch schnell zu Ende. 3. Johannes. Wir waren bei Vers 4. Vers 5. Lesen Sie es ganz schnell mit, okay? Die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Vers 6. Du hast die Reiseprediger gut behandelt. Sie waren für Gaius Fremde, und doch kümmerte er sich um sie. Diese jüdischen Prediger waren von Johannes geschickt worden. Sie sind um Jesu Namen willen ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. Und nun Vers 8. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Wenn wir in der Wahrheit leben, hat das großartige Folgen. Und was steht in Vers 6? Sogar die Gemeinde hat es gemerkt. Vers 6. Die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Kommen wir zu Vers 8 und 9 und dann zum Schluss. Vers 9. Ich habe der Gemeinde geschrieben, aber Diotrephes, schauen Sie her, der bei Ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Es gab also dort einen, der Erste sein wollte. Er hielt sich für großartig. Darum will ich ihm, wenn ich komme, seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet. Und damit nicht genug. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und verwehrt es auch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde hinaus. Es gibt also zwei verschiedene Arten von Leitern. Es gibt Leiter, die voller Liebe sind, die wirklich großzügig sind. Das passiert, wenn man in der Wahrheit wandelt. Doch diejenigen, die nicht in der Wahrheit wandeln, stellen sich selbst in den Mittelpunkt. Sie wollen Kontrolle und eine hohe Stellung haben. Sie wollen gern der Erste sein. Und dann nehmen sie die nicht an, die das Evangelium predigen. All das steht im gleichen Brief, den Johannes schreibt. Schauen Sie her. Wer von Ihnen möchte, dass es seiner Seele gut geht? Ich möchte Ihnen etwas sagen. John G. Lake sagt Folgendes. Wenn es einer Seele nicht mehr gut geht, gibt es in einem Menschen oft etwas Zerstörerisches. Und wenn das gesund wird, wird auch der Körper gesund. Er sagt, und Kenneth Hagin sagt dasselbe, dass er oft mehrtägige Veranstaltungen abhält und dabei einfach das Wort predigt. Und am Ende, nach der Veranstaltungsreihe, werden viele Menschen nicht geheilt, weil man ihnen die Hände auflegt. Die meisten werden durch die Lehre des Wortes geheilt. Warum? Weil die Seele wieder aufblüht, weil es der Seele anfängt, gut zu gehen. Hören Sie also auf das Wort der Gnade, lesen Sie das Wort der Gnade, erzählen Sie anderen vom Wort der Gnade und vor allem leben Sie in der Wahrheit des Evangeliums der Gnade. Sie werden sehen, wie es Ihrer Seele gut geht. Sie werden sehen, wie es Ihrem Körper gut geht. Sie werden sehen, wie es Ihnen finanziell gut geht, denn es wird sich von innen heraus an Ihrem Leben zeigen. Und alle werden es sehen. Und Jesus wird verherrlicht.